übersättigt, ein Trägermann durchs leere Land. Kalt und einsam, matt und traurig, ein leerer Mann am weiten Strand. Hass und Liebe, Zweifel und Neid treiben ihn nachts durch die Stadt. Ein depressiver Egomann, der lautlos schreit. Ich hatte alles, ich hatte alles. Warum hab ich es nicht mehr? Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Viel zu viel für mich. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er sein Leben. Verzweiflung ist ein hartes Wort. Sein Blick irrt mir von Frau zu Frau zu Frau auf. Feindes Land an jedem Ort. Am Abend färbt sich alles blau. Kaltes Glas an seinen Lippen. Hartes Metall an seiner Stirn. Ein Suchtzerfressner, Schutzbesessener, lauthals schreit. Ich habe nichts, ich habe nichts von dem, was wichtig ist. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Auch viel zu viel für mich. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Doch er wünscht es sich so sehr. Und er schreit, schreit, schreit um sein Leben. Viel zu dünnen Wänden, eine elende Woche, eine quälende Woche beginnt zu enden. Oh, oh. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer.